Gut, ich habe mal die Aufzeichnung gestartet. 20:42 Uhr, letzte Vorstandssitzung im Jahr 2016. Leitung übernehme ich, Protokoll wieder bitte alle und Audioaufzeichnung ebenfalls bei mir. Und wir beginnen direkt mit der Abnahme des Protokolls von der letzten Sitzung. Irgendjemand irgendwelche Einwendungen? Gut, dann würde ich direkt zur Abstimmung kommen. Robert und Moritz haben bereits dafür gestimmt. Ich bin ebenfalls für die Abnahme des Protokolls. Dafür. Stephanie? Dafür. Alles klar, damit Protokoll von der letzten Sitzung abgenommen und wir kommen zu unseren Berichten. Es ist 20:43 Uhr. Jo, ich habe mal versucht, das Sachsen-Wiki einigermaßen zu aktualisieren. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil der Typ neben mir geschnarcht hat letzte Woche. Hab da versucht, so ein bisschen was gerade zu ziehen, habe nie alles geschafft. Ist dann später nochmal Thema. Hab die Webseite vom KV Erzgebirge mal angepasst und hatte da gefragt, ob wir die eventuell mal umziehen können. Daraufhin haben die kleine Kündigung draus gemacht, aber na gut, jetzt haben wir zwar ein bisschen Druck, aber kostet ansonsten ein paar 40 Euro. War so nie gewollt, aber ja. Hab dann mal auf unserer Webseite 500 tote Links gemacht. Moritz hat coolerweise den Kalender mal auf eine sehr schöne Art und Weise aktualisiert. Danke dafür. War auf der Hauptversammlung vom KV Weißen und habe mir das VGF-Mumble mal angetan. Habe euch dazu auch eine Mail rumgeschickt gehabt, was da so drin war und war ebenfalls auf der Marina Mangel, auf den wir angemahnt wurden, weil wir unseren Rechenschaftsbericht noch nie abgegeben haben. What the fuck? Und bitte Robert, du als Nächster. Ja, also Bündnis Chemnitz Nazifrei, das letzte Plenum dieses Jahr besucht, die Kreisvorstandssitzung Chemnitz, die Weihnachtsfeiern Chemnitz und ebenfalls auf der Hauptversammlung in Meißen. Sehr schön. Ich habe gehört, dass Marc die Mitarbeiterin des Landeswahlleiters erreicht hat. Da dann vielleicht nachher coole Nachrichten. Und wir machen erstmal weiter mit Andreas. Naja, okay. Ich war Schatzmeister Mumble. Ich habe das ganz normale Schatzmeisterzeug gemacht. Ja, wir haben die Rechenschaftsberichte noch unterschrieben letzte Woche und dann weggeschickt. Ich habe mit den UV Neustadt mal fix online den ihr Konto wieder auf Mach-Antrag durchgegangen, da hat sich doch einiges geändert. Ich hoffe mal, dass die demnächst wieder die Kontozugriffe haben. Die Dresdner müssen wir inzwischen schon wieder haben. Die Dresdner mussten auch mal fix noch eine Steuererklärung machen dieses Jahr. Das haben wir auch vorbereitet und weggeschickt. Da habe ich heute auch die Rückmeldung gekriegt, dass das abgegeben wurde. Also sind wir eigentlich ganz für dieses Jahr durch, im Groben mit allem. Sehr schön, volle Woche. Und Moritz, bitte. Ich habe den Kalender auf unserer Webseite mal ein bisschen cooler gemacht. Das geht nicht mit irgendwelchen Grafikdingen von Google, muss man irgendwie ein bisschen an der URL rumtricksen. Ich habe mal daran gearbeitet, dass wir es irgendwann auch schaffen, die Webseite auf die Bundes-IT umzu. Da ist aber noch nicht allzu viel passiert und ich habe halt in Chemnitz ein paar Dinge gemacht. Und ich habe jetzt Zugänge für CRM. Oh, hey, cool, es läppert sich so zusammen. Jo, Stefanie hat noch keinen Zugang zum OTS, da habe ich auch nochmal ein Ticket weitergeleitet gehabt, aber trotzdem, bitte Stefanie. Also, ich habe den Kalenderzugang von Marcel bekommen und ich war auf der Weihnachtsfeier in Chemnitz. Sehr schön. Und Jörg hat mir seine Datenschutzerklärung nochmal zukommen lassen, die ich an die Bundes-IT weitergeleitet habe. Leider bisher ohne Rückmeldung. Ansonsten hat er es nie zu den PolGF-Mumbles geschafft, aber hat mich auf Facebook hinzugefügt, immerhin. Gut, sehr schön. Damit jetzt 20:46 und wir kommen zum Aufgabentracking. Da steht bei mir und bei Robert interessanterweise nichts drin. Bei Marc der Antrag für die Unterstützung der Landtagswahlen im Saarland, NRW, der noch fehlt, Klärung Landeswahlleitung, das ist in Progress, also würde ich dann gleich mal ändern und ein offenes Ticket, was er mal gerne beantworten wollte. Da kenne ich den aktuellen Stand nie. Andreas hat ausnahmsweise mal nicht. Bei Moritz, Datenschutzschulung anrufen, wie weit bist du da mit der Zuarbeit? Liegt alles bei denen. Gut, sehr schön. Presseverteilerhandling habe ich keine Ahnung, Moritz. Kannst du das mal kurz erklären, was da überhaupt drunter zu verstehen ist? Da ging es darum, den Pressemitteiler irgendwie für die Leute, die Pressemitteilungen rausschicken wollen, leicht nutzbar zu machen. Da wollte ich ein kleines Tool schreiben. Muss ich aber noch machen. Gut, jetzt nicht so dringend, aber gut, alles klar. Und ich habe dir mal ein paar Seiten im Wiki reingeschrieben, die wir dringend aktualisieren sollten. Ich habe geguckt, einen Armutsberater haben wir wohl wahrscheinlich keinen neuen gewählt. Die E-Mail-Adresse habe ich auch mal angeschrieben, da kam bisher keine Antwort. Also wenn das immer nur Wiebrecht betreut, dann wird da auch keine mehr kommen. Ansonsten die Dinger mal in den nächsten Wochen, Monaten mal gerade ziehen. Das sind ein paar offizielle Sachen. Da sollten wenigstens offizielle Kontaktdaten drinstehen. Das habe ich dann nicht mehr geschafft. Stefanie hatte die Datenschutzerklärung drinstehen. Jo, die Mail von Tia habe ich gelesen. Da warten wir jetzt auf die Bundes-IT. Also das könnte dann auch auf in Progress liegen. Genauso wie bei Jörg. Wo wir auch die Antwort von der Bundes-IT abwarten müssen. Was hast du gegen unsere Satzung? Die ist nie aktuell, da sind die Änderungen nie nachgetragen von dem letzten Parteitag. Da steht immer noch aktuelle Version von 2015. Ja, dann macht das Datum, aber ansonsten müsste es aktuell sein. Okay, gut, dann dort nur das Datum aktualisieren, Moritz. Und vielleicht nur mal kurz gucken, ob irgendein Beschluss aus Dings drin ist aus Chemnitz und dann sollte das schon passen. Also es sind ganz viele Änderungen vom 24. November von Anru. Also ich glaube, der hat die schon aktualisiert. Michmo, weil du Ombudspirat ansprachst, ist Liebrecht von dem Amt zurückgetreten? Ich habe da nichts mitbekommen. Er wird das nicht mehr tun. Dann soll er das mal offiziell verkünden. Okay, ich habe nicht nur eine Datei aufgehangen, die immer noch Dateisatzung LV Sachsen 10.03.2015 heißt. Da nur da habe ich drauf geguckt und habe dadurch gesehen, dass das Datum eventuell alt sein könnte, Moritz. Wahrscheinlich fehlt nur der aktuelle PDF-Ausdruck. Das ist auch aktuell, das liegt bloß in dieser Datei drunter. Sonst eine neue Datei hochladen. Okay, also überhaupt nicht kritisches, sorry. Hatte nur gedacht, dass das eventuell nie passt. Warum ist in der Datei überhaupt ein Datum drin? Das frage ich mich auch. Okay. Das wäre ja mal was zum gerade ziehen. Okay, Marc ist nochmal da. Wir haben es inzwischen 20.50 Uhr. Und wir haben keine Anträge? Ich habe zumindest im OTS nichts gefunden. Ich habe extra eben nochmal durchgeschaut, da ist nichts. Gähnende Leere. Also jemand kann Russisch und das war ein Antrag, aber ich glaube, das war eher Spam. Ja, Mann, davon kriegen wir einiges. Okay, dann keine aktuellen Anträge, nichts zu behandeln. Hat jemand von euch was? Was machen wir jetzt mit den BGE-Spielen? Gute Frage. Jemand eine Idee? BGE-Spiele? Ja, wir haben ja in Chemnitz schon ein paar verteilt. Geht's um die PGE-Spiele, die ihr von irgendwoher bekommen habt? Genau, um die. Bleibt verlosen, verkaufen, verschenken. Also verschenken ist nicht. Wie gesagt, wenn wir noch ein paar in die KVs tun wollen, dann müssen wir wohl nochmal 10 Stück von uns selber kaufen. Ach, was hätte ich denn letztens geschrieben? Und den Rest müssen wir halt mal in den P-Shop reinstellen. Dann müssen wir es wieder mit gut Wetter mit machen. Das wäre immer So noch war es Sommer für dich. ja auch eigentlich gedacht. Ich schaue es mal bei dir ins Aufgabentracking. Naja, gut, wenn wir noch die Zähne nehmen, dann würde ich das gerne dieses Jahr noch tun. Das wären dann so 310 €, die wir nochmal dafür hinhauen müssen. Klingt nach einem Antrag, oder? Wäre dann als Antrag, damit ich das dann mit Manuela noch machen kann. Gut, dann liest du mal durch, was ich geschrieben habe ab Zeile 145. Jo, können wir machen. Gut, dann lese ich nochmal vor. Der Landesvorstand beschließt, 10 BG-Spiele aus dem eigenen Sortiment zu erwerben und dann die Kreisverbände des Landesverbandes Sachsen zu verteilen. Begründung sinnvoll. Kosten ca. 350 €, war drunter, ich habe es mir jetzt nie genau gemerkt. Und Stefanie, Moritz und Robert sind bereits dafür. Anro hat den Antrag gestellt. Ich bin ebenfalls dafür. Anro, wie stimmst du ab? Dafür. Okay, dann haben wir 25, dann sind es 25 noch für den P-Shop. Da müssen wir halt noch ein paar schöne Fotos davon machen, von eben, was offen ist. Und noch nicht kaputt gespült worden ist. Okay, gut. Vielleicht mal nächste Woche noch. Ach, ich bin ja überhaupt nicht zu Hause. Verdammt, ich kann das überhaupt nicht machen. Im Januar kann ich das machen. Ja, bitte nochmal dran erinnern, dann oder dann im nächsten Jahr. Ich bin dieses Jahr noch komplett durcharbeiten. Also das wird auf jeden Fall nicht. Das Wochenende, was ich da bin, ist Weihnachten. Da fahre ich dann garantiert nicht hin. Das ist klar. Gut, noch jemand? Irgendeinen Antrag, irgendeine Idee, irgendein Anliegen? Okay, dem ist nicht so. Damit kommen wir zu offene Baustellen und Internes und haben da als erstes unsere Kalenderkontrolle. Und in den nächsten 14 Tagen ist tatsächlich nur Code for Chemnitz am 22. Dezember als Veranstaltungstipp. Liegt wahrscheinlich daran, dass Weihnachten ist und sehr, sehr viele Leute dazwischen Urlaub haben und deswegen keine politischen Aktionen stattfinden. Nie sehr schlimm. In 14 Tagen ist ja wieder Vorstandssitzung am 2. Okay, gut. Kommen wir zu unseren offenen Baustellen und dem internen. Und jetzt bräuchten wir eigentlich Marc zum Stand der Landesliste. Aber Robert, du hattest ja schon mir irgendwas erzählt. Genau, ich hatte am Samstag zur Weihnachtsfeier irgendwie nochmal kurz mit Marc gesprochen und da hat er mir gesagt, dass er wohl diese Frau, die er da die ganze Zeit versucht hat zu erreichen, mittlerweile erreicht hat und soweit alles mit ihr geklärt hat und so. Und dass eigentlich die Unterlagen dann auch mit den Unterschriftenlisten irgendwie diese Woche dann noch kommen mussten. Irgendwie Mitte dieser Woche, so. Hat er es mir gesagt. Gut, ich gebe Maria Bescheid. Die meldet sich sofort, wenn es da ist. Die Frage ist jetzt, und das müssen wir dann nachfragen, also ich weiß von die Partei, dass sie ein digitales Signet gekriegt haben und das zum Ausdrucken auf ihrer Homepage setzen könnten. Die Frage ist jetzt, ob wir das einfach einscannen können und das dann zählt oder ob wir auch dieses offizielle digitale Dokument von denen brauchen. Weil ansonsten wäre jetzt die Möglichkeit, das zu machen, wie NRW das machen wollte und jedem Parteimitglied jetzt noch ruckzuckartig so ein Formular zuzuschicken, damit die das vielleicht unterschrieben zurückschicken, vielleicht am besten sogar gleich 3 oder 4 oder eben auf die digitale Variante zu warten und darauf zu setzen, dass unsere Mitglieder das ausdrucken. Meinung dazu? Ich glaube, bevor wir wissen, ob das digital ist, macht es auch keinen Sinn, das da hochzustellen. Also, ne? Ja, aber wenn wir den Brief verschicken, dann sollten wir das vielleicht jetzt so machen, wenn alle Urlaub haben und Zeit. Es sind ja viele Leute zu Hause zwischen Weihnachten und Neujahr. Also findet ihr es überhaupt eine gute Idee, den Brief zu verschicken? Anu hatte mir erzählt, dass NRW das geplant hatte. Ich denke, es ist sinnvoller, die Unterlagen dann an die Kreisvorstände zu schicken und dass die das dann verteilen. Und wir haben nur noch 4 aktive Kreisvorstände. Also Sören hat mir zum Beispiel gestern gesagt, sobald irgendwie was kommt, soll ich ihm das zuschicken und er hat sich dann den meisten da um die Verbindung. Ja, aber mein bestimmt dann die allgemeine Sammlung raus an die Leute ran und so weiter. An unsere Leute sollte man das schon auch mal verschicken, würde ich sagen. Ja gut, es ging jetzt um die allgemeine Sammlung. Also ich denke mal, wir brauchen dafür keinen Beschluss. LGS Postbudget hätten wir genug. Die Frage ist halt nur, ob ihr das als sinnvoll erachtet. Ich meine, das sind, wie viele Mitglieder haben wir noch, Moritz? Ja, aus dem Kopf weiß ich das gerade nicht. Um die 200. Zum Glück weiß Andro mal alles, sonst hätte ich jetzt nachschauen müssen. Mitglieder laut Bundesseite, davon 208 stimmberechtigt. Ja, jetzt müsste man noch einmal fix nach Dresden fahren, dann, bevor man das machen, gucken, was als letztes an Rückläufern kam. Dass die nicht wieder einen Brief dazu gekriegt kriegen. Ja, das kriegen wir ja hin. Also ihr müsst mir Bescheid geben, ich müsste den Drucker mitnehmen nach Hagen, damit ich das dort ausdrucken kann und von dort verschicken kann. Wenn dem nicht gewünscht ist, müsste das jemand anders machen. Dann würde ich die Unterlagen, sobald sie da sind, in die Post geben an egal wen und dann könnte das einer von euch machen und dann müsst ihr überhaupt sagen, ob ihr das wollt. Ist es wirklich sinnvoll, das an alle zu schicken? Na, muss ja, weil die sollen ja auch unterschreiben. Ja, aber wie viele aktive Leute haben wir denn noch? Wer würde denn das machen? 208 Zahlen. Ich glaube, das ist das, was man als aktive annehmen kann. Ja, Zahlen ist aber was anderes als was zurückschicken. Mein Gott, da geht's um eine Unterstützerunterschrift. Wenn man hier Mitgliedsbeitrag zahlt, dann wird man wohl eine Unterstützerunterschrift leisten können. Das ist so ein Stück Papier ausfüllen und wieder zurückschicken, ist doch kein Ding. Genau, also ich sag mal so, wir schicken das erstmal an alle, die stimmberechtigt sind. Wenn wir das Ding digital haben, bewerben wir halt den Link. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Wir brauchen halt schon jede Unterschrift. Also ja, können wir schon machen. Und wenn von den 208 Zahlern wirklich 208 Unterschriften zurückkommen, haben wir schon mal 10% der Unterschriften, die wir brauchen. Genau, deswegen sage ich ja, wir schicken es an die Stimmberechtigten, da wissen wir es wenigstens. So sie denn inzwischen ihre Adressen aktualisiert haben. Und dann den Rest machen wir, wenn der Link da ist, schicken wir noch ein paar E-Mails raus, da an die anderen, die noch nicht gezahlt haben, und gucken mal, was dann das Ergebnis dort ist. Naja, klingt doch nach einer hübschen Aufgabe für unseren neuen Generalsekretär. Moritz, kriegst du das hin? Ja. Ja, er sollte zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich definitiv rausgehen, dass sie das aber in der Zeit kriegen, wo die noch Zeit für sowas haben, weil ansonsten weiß ich, wo der Brief bei mir landet. Also ich nerv Maria jetzt jeden Tag, ob das da ist. Ich gebe euch ja sofort Bescheid, wenn das da ist. Wie gesagt, ich kann es von Hagen aus auch machen, aber da bin ich dann halt in Nix. Hagen im Hotel, ne? Nein. Wenn Marc das vielleicht sogar zu sich schicken lässt, dann kommt in der LGS gar nichts an. Dann kannst du Maria jeden Tag nerven, aber. Stimmt, die Option besteht ja auch noch. Der Marc ist auf Weg zu uns, wir können ihn dann ja mal fragen. Gut, warten wir mit dem Thema noch auf Marc, wer es macht, aber wir sind uns erstmal grundsätzlich einig, dass es gemacht wird. Ja. Gut, und dann mehr Details, wenn Marc da ist. So, wir haben noch unsere offenen OTRS-Zugriffe. Leider, Bundes-IT sieht gerade nicht so gut aus, glaube ich. Aber ja, ich schreibe mal jede Woche eine Erinnerungsmail, dass das vielleicht dieses Jahr noch wird. Mal gucken. Gut, wie seht ihr das an der Stelle? Erstmal unterbrechen, bis Marc da ist, oder wollen wir mit den Berichten aus den Kreisen erstmal weitermachen? Ich denke, dies macht dann groß an der Sitzung teilnehmen wird. Ich meine, der kommt hierher, um eine Katzentransportbox zu holen. Der wird nicht an der Sitzung teilnehmen. Und davon abgesehen hätten wir gar kein weiteres Headset für ihn auf Lautsprecher, das möchte ich euch nicht antun. Ja, aber Marc sollte schon mal sagen, wo er die Dinger hingeschickt hat, okay? Ja, das können wir uns nichts fragen, aber. Gut, sag ihm die Alternative ist, ich rufe morgen die Frau König an. Gut, kommen wir zu den Berichten aus den Kreisen und fangen an mit dem OV Neustadt, von dem es keine neuen Infos gibt. Nee, stimmt nie. Anro hatte mit Ihnen ein neues Konto beantragt, richtig? Das Kontozugriff neu beantragt. Genau, und eigentlich hatten die ja, haben wir das in der letzten Sitzung schon gemacht? Ja, stimmt, mit ihrer Neuwahl. Ach Mann, die Zeit vergeht. Jo, Neuwahl über Altwahl, jetzt Kontozugriff endlich nach über einem Jahr. Sehr gut. Ja, virtueller KV Bautzen. Wahrscheinlich nie viel. Ich hatte mal die Betreiber der Webseite angeschrieben, da gab es bisher keine Antwort. Wie sieht es aus mit der Direktkandidatenaufstellung in Chemnitz, Moritz? Ansonsten irgendwas passiert außer Weihnachtsfeier? Nö. Jo, in Dresden habe ich auch keine weiteren Informationen bekommen. War nur Steve mal an der LGS gewesen vor 10 Tagen oder so. In Erzgebirge versuchst du auch Direktkandidaten aufzustellen, Robert? Naja, ich glaube, Moritz hat das reingeschrieben. Es gibt Ich da habe das wohl überhaupt nicht irgendwas. reingeschrieben. Hast du nicht? Pia war das. Ah, okay. Ein Wahlkreis, der so irgendwie, keine Ahnung, zwischen Mittelsachsen und Chemnitz liegt und irgendwie eventuell mitbespielt werden kann. Und da schauen wir mal, was wir da irgendwie in Chemnitz an Versammlungen machen können und ob es da Interessenten gibt. War Okay. allerdings auch kein Thema in den letzten Kreisvorstandssitzungen. Deswegen bin ich gerade verwundert über diese Info aus Chemnitz. Stimmt, in der letzten Vorstandssitzung hatten wir das nicht besprochen. Da war aber, glaube ich, Piro auch nicht da, ne? Da war Aber Piro nicht dabei, aber auch in der vorletzten haben wir das nicht besprochen. er ist auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit den Mittelsachsen heraus geboren, die Idee, wo ich mit Piro bei deren Stammtisch war. Also es gibt vielleicht einen, vielleicht auch keinen, wir werden sehen. Danke mal für die Infos. Jo, ihr habt aus Görlitz oder aus Leipzig gehört? Gut, dann bleibt dort keine Info stehen. Jo, in Meißenbach Kreismitgliederversammlung und zumindest gab es formal eine Aufstellungsversammlung für einen Direktkandidaten. Der Kreisverband hat sich entschieden, keinen Direktkandidaten aufzustellen und lieber die Frau Susanne Rüttrich, ihres Zeichens SPD Unterbezirk Meißen, zu unterstützen. Der neue Vorstand ist nie ganz der alte. Der Beisitzer hat gewechselt. Das ist jetzt Andreas Berisch wieder. Und ja, war das eine ruhige, kleine, hektische Runde. Also wie immer. In Mittelsachsen. Aber das ist dann sicherlich dasselbe wie im Erzgebirge mit dem Direktkandidaten Robert, richtig? Genau. Aber da nicht nur eventuell, da wird definitiv eine stattfinden. Und ich glaube, Hannibal will sich ja wieder aufstellen. Oder aufstellen lassen. Leider darüber müssen wir dann noch mal in der geschlossenen reden. Okay, Leipziger Umland, Westsachsen, jemand irgendwas gehört? Nein. Okay, wenn andere nicht wäre, dann glaube ich das. Jo, und in der Landesgeschäftsstelle haben wir dann nochmal einen kleinen Teil im geschlossenen Part. Es gibt immer noch keine abschließenden Gespräche. Ich habe immer noch keine Mail von den beiden Jungs erhalten. Naja, kann ich euch dann in der geschlossenen etwas erzählen? Das ist nicht für die Aufzeichnung. Kommen wir zu Sonstiges. 27. bis 29. Januar. Marina Kassel ist für Robert, Lilly und Toni gebucht. Geld steht hoffentlich bereit aus irgendeinem Reisekostenbudget. Robert, gibt es was Neues über Politik mit Menschen mit geistiger Behinderung? Ja, also zu diesem Ticket, zu dieser Anfrage, die wir bekommen haben, hatte ich mit Toni und Sandra mal kurz gesprochen, hatten uns jetzt noch kein hundertprozentiges Ja oder Nein überlegt. Allerdings hatte ich dazu gesagt, es ist diesmal was anderes als die vorherige Anfrage, wo wir uns um irgendwas kümmern sollten. Es ist auf jeden Fall einfacher, deren Einladung zu folgen, dahin zu fahren und ein bisschen über uns zu erzählen. Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir das machen. Cool. Fände ich gut. Sehr schön. Noch jemand irgendwas, über das er gerne reden möchte an der Stelle hier? Alles klar. Dann kommen wir noch kurz zum Wahlkampf. Da steht zwar nur Saarland, aber ich kann euch mal kurz erzählen. Also, das Saarland hat eine Werbeagentur beauftragt, um ihren Wahlkampf zu organisieren und zu stemmen. Gab so irgendwie mal ein Mumble, wo sie erzählt haben, wie das so läuft, wenn man mit professionellen Firmen zusammenarbeitet und das nie selber macht. War ich aber leider nie zugegen, war in der PolGF-Sitzung, habe ich nie geschafft. Ansonsten, ja, dümpeln die anderen beiden Wahlkämpfe so vor sich hin. Genaue Infos konnten sie bisher bei den Sitzungen nie so deutlich geben. Der Antrag für die Unterstützung, den wollte Marc schreiben, das steht oben in seiner To-Do. Ich habe da jetzt kein tieferes Interesse, mich da weiter zu kümmern. Wenn jemand von euch gerne möchte, dass wir NRW, Schleswig-Holstein oder das Saarland unterstützen wollen, dann kann er sich gerne diesen Task nehmen. Ansonsten würde ich das hier einfach so stehen lassen. Gut, das ist nicht so. Damit 21:13 Uhr, fast in einer halben Stunde, Ende des öffentlichen Teils. Ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Nachhören und fürs Dabeisein. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Nachmittag oder morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.